Schnell ein Rauschen, was erschießt. So schnell ein Rauschen, was erschießt. Du heilen unseres Lebens nach. So schnell, so schnell, so schnell, ein rauschend Wasser schießt, so heilen unseres Lebenstage, so heilen unseres Lebenstage, so schnell, so schnell. So schnell ein rauschend Wasser schießt, so heilen unseres Lebenstage, unseres Lebenstage. Zeit vergeht, die Stunden eilen, wie sich die Tropfen plötzlich eilen, alles in den Abgrund schießt. Zeit vergeht, die Stunden eilen, wie sich die Tropfen plötzlich eilen, wenn alles in den Abgrund schießt. So schnell, so schnell, ein rauschend Wasser schießt, so heilen unseres Lebenstage, so heilen unseres Lebenstage, so schnell, so schnell. So schnell ein rauschend Wasser schießt, so heilen unseres Lebenstage, unseres Lebenstage, unseres Lebenstage.